hab's gesagt, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würd ich keine Fehler mehr denn. Ich hab's gesagt, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würd ich keine Fehler mehr denn. Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann mach ich alles, wozu ich mich nie getraut hätte. Ich würde es wagen, ich gehe jeden an den Kragen, denn ich kann nicht versagen, weil ich morgen nicht mehr da bin. Ich würde sagen, ich nutze diesen Tag, um alles zu machen, was ich seit langer Zeit vorhab. Ich nutze die Gelegenheit um mein letztes Geld für geile Drogen, Alkohol und einmal ins Bordell. Und dann bestell ich dir meine Unterhaltung. Wenn das mein letzter Tag wäre, wär's das letzte Album. Und alles, alles würde ich dann anders machen und würde über Streitigkeiten oder Feinde lachen. Eintags fliegen müssen durch den Tag, auch wenn ich es nicht ertrag und nicht mag. Ich würde an die 3 Stunden vor mich hinweinen und mir die Fragen stellen, wieso muss ich das sein? Ich hab's gesagt, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würd ich keine Fehler mehr denn. Ich hab's gesagt, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würd ich keine Fehler mehr denn. Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, oh ja, dann würde ich ziehen durch alle Städte, würde alles unsicher machen mit meinen Homies, bevor ich eingehe ins Paradies. Wäre das mein letzter Tag, dann würde ich mich bei allen entschuldigen, egal bei welchen, die mich hassen oder huldigen. Aber keiner mehr müsste sich geduldigen, wann und die Warn endlich aufhört mit Rappen. Wäre das mein letzter Tag, dann würde ich die Grabstätte von meiner Mama nochmal besuchen, diese ganze Welt um mich drum verfluchen und meiner Freundin die letzte Liebe geben. Ich würde in meiner restlichen Zeit mal so richtig aufleben, würde alles, was ich hab, verschenken. Denn wozu brauche ich es, wenn ich tot bin? Wenn ich nicht mehr da bin, es hat doch keinen Sinn. Ich hab's gesagt, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte.